Zum Tag des leuchtenden Sterns gab es in Finnland, Dänemark und Island Festmeetings, Seminare, Vorträge, Leseveranstaltungen und Foto- und Bücherausstellungen. An den Stirnseiten der Veranstaltungsorte hingen die Sonnenporträts von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il. In den Veranstaltungshallen waren die Fotos über das heilige revolutionäre Leben und die unvergänglichen Verdienste von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il und die Fotos über die revolutionären Tätigkeiten von Genossen Kim Jong-un zur Schau gestellt. Da waren auch die Bücher und Fotos über den Kampf der Armee und des Volkes der DVJK ausgestellt, die unter dem Banner der selbstständigen Entwicklung mit eigener Kraft die große Blütezeit von Joseon-Korea einleiten. An den Veranstaltungen nahmen die Persönlichkeiten der Stirnkreise und die Massen in betreffenden Ländern teil. Die Teilnehmer legten an den Sonnenporträts von Kim Il-sung und Kim Jong-il die Blumensträuße nieder und verneigten sich davor. An den Veranstaltungen würdigten die Redner den Herrn Kim Jong-il als einen großen Politiker, der sich große Verdienste um die koreanische Revolution und die Sache für die Verwirklichung der Souveränität in der Welt erworben hatte, und einen herausragenden Führer, der für die Verstärkung und Entwicklung der Partei der Arbeit Koreas und für den siegreichen Fortschritt der Sache des Sozialismus alles eingesetzt hatte. Bei den Veranstaltungen in Finnland und Island wurden die Glückwunschadressen an Genossen Kim Jong-un angenommen.